bin das Alpha in der Geschichte, weil ich auf das Vaterunser nicht verzichte, ohne Witze. In diesem Gebet erlebt man, was ich kann, Brote zerteilen und ein Wein für jedermann. Ich bin dran wie beim letzten Abendmahl, Gott empfahl mir die Wahl zwischen Tod und Auferstehung noch einmal. Doch mir war es egal, oh ja, ich lass mir doch nicht sagen, wie ich sterben will, verdammt nochmal. So kindisch muss man doch nicht sein, wo gewinn ich ne Frau für mein drittes Bein? Oh nein, hau mir eine rein, oh Herr, ich weiß, du verbietest mir sogar Geschlechtsverkehr. Ist zwar unfair, doch wer stellt dich in Frage? Irgendwann wird unser Land parieren auf das, was ich dann sage. Bis dahin mach ich weiter mit Vernichtung, Hater gehen Richtung Hinrichtung. Ein kurzer Text macht noch keinen zum Gott. Ich bin das, was du sein willst, göttlich und top. Es gibt keinen Verzicht auf das Alpha und das Omega. Ein kurzer Text macht noch keinen zum Gott. Ich bin das, was du sein willst, göttlich und top. Es gibt keinen Verzicht auf das Alpha und das Omega. Ich bin das Omega in der Geschichte und passt auf, dass ich euch nicht einfach mal so vernichte. Das Ende naht und jeder soll es wissen, ihr werdet es sehen. Ich bin sehr gerissen, die Welt steht in Flammen, also werde ich alles, was mir entgegensteht, verbannen. Ja, Tricky gibt die Waffe und ich erledige dich, Affe. Das ist das Omega, das ist das Ende. Tricky ist eine Legende und sagt besser nichts. Haltet eure Fresse und meint nicht das, was ihr sagt. Ich vermiese euch den Tag, wenn Tricky euch nicht leiden kann. Dann ist das nur der Anfang, dass ich euch ficke dann. Es reicht mir dann, er zieht euch aus und dann geht es los. Mann, wer soll dich denn retten, wenn es keine Zukunft gibt? Und das Ende steht bevor, auch wenn es keine Zukunft gibt. Ein kurzer Text macht noch keinen zu Gott. Ich bin das, was du sein willst, göttlich und top. Es gibt keinen Verzicht auf das Alpha und das Omega. Ein kurzer Text macht noch keinen zu Gott. Ich bin das, was du sein willst, göttlich und top. Es gibt keinen Verzicht auf das Alpha und das Omega. Ich bin das Alpha, Didi ist das Omega. Wir sind beide ausschlaggebende Meister. Feinster Staub wird auf uns geworfen, denn es funzt wieder mal. Der Untergrund ist die Zukunft. Zweier Rapper, ein perfekter Sound ohne Gemecker. Ist ein Mikroplänk, ein einfach dreckter Haufen Geschmäcker. Und das Dilemma wird enger in dieser Fellerfans Geschichte. Denn ich richte keinen Gruß an Gottes Boden, ich verzichte, denn ich dichte Million Rhymes in den Lines. Ich bin allerfeinst, mir egal was du treibst. Ich bin über dem Limit, verliere keiner meiner Spirits. Ich bin so perfekt, wenn die jetzt mehr ist, weg, das sei den Kinnicks. Wenn ich euch an niemanden kacke, mach so Kacker, du Fucker, mach nicht auf Manga. Ich zerstöre deine Hoffnung ohne Pflaster. Ich zerreiß dich auf den Thron, denn ich bin Gottes Sohn, kein Ton. Soll ich dir den Arsch versohlen? Ein kurzer Fix macht noch keinen zum Gott. Ich bin das, was du sein willst, göttlich und top. Es gibt keinen Verzicht auf das Alpha und das Omega. Ein kurzer Fix macht noch keinen zum Gott. Ich bin das, was du sein willst, göttlich und top. Es gibt keinen Verzicht auf das Alpha und das Omega.